Kundgabe 2491. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.10.1942. Gedankliche Beantwortung geistiger Fragen. Jede geistige Frage wird dem Menschen gelöst, der sich an die ewige Gottheit selbst wendet und ihn bittet um Beantwortung. Doch es muss der Mensch auch auf seine Gedanken achten. Er muss längere Zeit bei der Frage beharren und lauschen nach innen. Er muss achten, welche Gedanken ihm zugehen und wie weit sie ihm annehmbar erscheinen. Denn die erbetene Antwort wird sich ihm ins Gedächtnis drängen, dass er sie als richtig empfindet. Es ist das Fragenstellen notwendig, denn es veranlasst den Menschen, sich gedanklich damit zu befassen, und dann erst kann ihm Antwort werden, weil diese gleichfalls gedanklich ihm vermittelt wird. Gott enthält keinem Menschen das Wissen vor. Doch solange das Wissen nicht begehrt wird, kann es ihm nicht zugehen. Geistiges Wissen aber kann nur geistig dargeboten werden. Es kann auch nicht bewiesen werden und daher nicht als feststehende Lehre ausgeteilt werden. Geistiges Wissen muss erworben werden durch einen gottgefälligen Lebenswandel, durch die rechte Einstellung zu Gott und geistiges Streben. Dann aber sind die göttlichen Gaben, die Wissen in sich bergen, unbegrenzt. Wo der Wille des Menschen bereit ist, diese göttliche Gabe entgegenzunehmen, dort wird jegliches Wissen dem Menschen dargeboten. Es wird jede Frage beantwortet, die geistige Probleme berührt. Und daher soll der Mensch nicht nachlassen, die göttliche Gabe anzufordern. Er soll fragen und bitten. Er soll horchen und danken für jede Antwort, die ihm durch Gottes große Liebe nun zugeht. Göttliche Weisheit zu empfangen ist ein Liebesbeweis Gottes, denn dadurch hat die Seele die Möglichkeit zu reifen, solange sie auf Erden ist. Und Gott bietet seine Gaben so, dass sie anregen zu weiterem Streben. Und er will den Wissensdurst im Menschen anregen. Er will ihn veranlassen zu immer neuen Fragen. Und also ist das Wissen unerschöpflich, das dem Menschen geboten wird von geistigen Wesen, die den Willen Gottes ausführen, indem sie lehrend tätig sind. Sich mit Gott in Verbindung setzen, muss auch unweigerlich ein vermehrtes Wissen eintragen, denn er selbst teilt die Wahrheit aus und er gibt, solange die Menschen Verlangen haben nach der Wahrheit, nach seinem Wort, das den Menschen wissend macht, der wissend zu sein begehrt. Jeder Gedankenaustausch mit geistigen Wesen, das heißt, jede gedanklich gestellte Frage sowie die gedanklich ihm zugehende Antwort ist dem Willen Gottes entsprechend. Und daher kann der Mensch sein Wissen ununterbrochen erweitern. Denn immer werden jene Wesen im Jenseits bereit sein, die Fragen der Menschen zu beantworten und geistiges Gut ihnen vermitteln, wie es der Wille Gottes ist. Amen.